Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's go to verse 12. Gehen wir zu Vers 12. And when you offend weaker believers by wounding their conscience in this way, wenn ihr aber schwächere Gläubige beleidigt, indem ihr auf diese Weise ihr Gewissen verletzt, you also offend the anointed one. Beleidigt ihr auch den Gesalbten. Now, we know that the word anointed one, the Passion always uses it for Jesus Christ. Wir wissen, dass das Wort Gesalbter in der Passion immer für Jesus Christus steht. Because, you know, Christ actually means the anointed one, so the Passion translates it correctly. Denn Christus bedeutet ja der Gesalbte. Die Passion übersetzt hier richtig. I mean, you could say Christ, but most people don't even know what Christ means. Man könnte Christus sagen, aber die meisten Menschen wissen nicht einmal, was Christus bedeutet. Now, the word that is used here for offend in the original Greek, it means to sin against. Das Wort, das hier für beleidigen verwendet wird, bedeutet im griechischen Original sündigen. Are you ready for a beautiful truth of the Bible? Bist du für eine schöne biblische Wahrheit bereit? If you use your freedom to hurt, to wound, to offend the conscience of your weaker brother, wenn du deine Freiheit benutzt, um das Gewissen deines schwächeren Bruders zu verletzen, zu verwunden, zu beleidigen, you've just sinned against Jesus himself. Dann hast du gerade gegen Jesus selbst gesündigt. Isn't that a scary thought? Ist das nicht ein beängstigender Gedanke? It's such a scary thought that by me ignoring my brother's conscience, I'm sinning against Jesus. Es ist ein so beängstigender Gedanke, dass ich gegen Jesus sündige, wenn ich das Gewissen meines Bruders ignoriere. How can this be? Wie kann das sein? First of all, Christ purchased my weaker brother, so he belongs to Christ. Zuallererst hat Christus meinen schwächeren Bruder erkauft, also gehört er zu Christus. But I have a deeper truth. Aber ich habe noch eine tiefere Wahrheit. He who belongs to the Lord is one spirit with him. Er, der dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. So if he, your weaker brother, and Jesus are one, and you sin against him with the brother, well, guess who you sin against? Wenn er, dein schwächerer Bruder, und Jesus eins sind und du gegen deinen schwächeren Bruder sündigst, rate mal, gegen wen du gesündigt hast. Suddenly becomes a little bit more serious, doesn't it? Plötzlich wird es ein bisschen ernster, nicht wahr? Now, let's finish this whole chapter and this whole argument with the last verse. Lass uns nun dieses ganze Kapitel und dieses Argument, diese Thematik mit dem letzten Vers abschließen. And I really hope you can apply this in your life. Put it into practice. Ich hoffe wirklich, du kannst das in deinem Leben anwenden und es in die Praxis umsetzen. Do you know, for instance, my conscience is very sensitive with movies. Mein Gewissen zum Beispiel ist sehr empfindlich bei Filmen. Is Debbie not? Debbie's nicht. Do you know what I've done? Weißt du, was ich gemacht habe? I've taken her out several times to the cinema to watch a film. Ich bin mehrmals mit dir ins Kino ausgegangen, um einen Film zu schauen. And then I walked out of the movie. Und ich bin dann aus dem Film wieder rausgegangen. Sometimes in the beginning of the movie. Manchmal sogar schon am Anfang des Films. I left her with the popcorn. Ich ließ ihr das Popcorn. And I said, "Sweetie, I will wait right outside the doors for you." Und sagte, Süße, ich warte draußen vor der Tür auf dich. And I'm gonna go. Dann ging ich. Because my conscience didn't allow me to listen to the F-word all day long. Denn mein Gewissen ließ es nicht zu, dass ich mir die ganze Zeit das F-Wort anhören musste. But there are Christians who can listen to that and they don't even bother them. Es gibt Christen, die sich das anhören und es stört sie überhaupt nicht. It would have been wrong for me to say, "Come on, we're not watching this movie, let's go." Es wäre falsch von mir gewesen zu sagen, komm, wir schauen den Film nicht an, lass uns gehen. First scene, wrong. Erstes Szenario, falsch. Second scene could have been that I would try to convince her to leave that theater with me. That would have been wrong too. Ein zweites Szenario hätte sein können, ich versuche zu überreden, mit mir das Kino zu verlassen. Das wäre auch falsch gewesen. Because I don't have authority over her conscience. Denn ich habe keine Autorität über ihr Gewissen. The third scenario that would have been wrong. Das dritte Szenario, das falsch gewesen wäre, ist, if she'd have tried to convince me to stay in the movie with her. Wenn sie versucht hätte, mich zu überreden, mit ihr im Kino zu bleiben. So what's the right thing to do? Was ist also das Richtige? You stay watch it, I leave and don't watch it. Du bleibst und schaust ihn dir an, ich gehe und schaue ihn mir nicht an. Isn't it interesting that most marriage married couples I know, if that would happen, they would have a fight. Ist es nicht interessant, dass die meisten verheirateten Paare, die ich kenne, in diesem Fall gestritten hätten? Because the woman believes she's right, the husband believes he's right, when in reality both are right. Denn die Frau glaubt, sie sei im Recht und der Mann glaubt, er sei im Recht. Aber ausnahmslos, beide haben Recht. You know, if we would understand the importance of conscience and respecting our other people's conscience, even a little marriage fight would already be over. Wenn wir verstehen würden, wie wichtig das Gewissen ist und wie wichtig es ist, das Gewissen anderer Leute zu respektieren, wären sogar viele Ehestreitigkeiten schon vorbei. So Paul says in verse 13, so I conclude that if my eating certain food deeply offends my brother and hinders his advancing Christ. Paulus sagt in Vers 13. Daraus schließe ich, dass wenn ich meinen Bruder durch den Verzehr bestimmter Speisen zutiefst beleidige und sein Fortschreiten in Christus behindere, I will never eat it again. Ich sie nie wieder essen werde. Look, schau. I enjoy a really good quality wine. Ich genieße es, einen wirklich guten Qualitätswein zu trinken. I don't enjoy wine. Ich mag nicht jeden Wein. I enjoy a good quality wine. Ich genieße einen guten Qualitätswein. I don't buy them in Brazil because they're way too expensive. Ich kaufe ihn nicht in Brasilien, weil er viel zu teuer ist. So I bring mine from Europe and from America. Ich bringe Wein aus Europa und aus Amerika mit. You know, so it's something I enjoy. Es ist etwas, das ich wirklich genieße. I never enjoy drinking a glass of wine alone. I never do that. Ich habe nie gerne ein Glas Wein allein getrunken. Das mache ich nie. The same wine drank alone doesn't taste good. Ein und derselbe Wein allein getrunken schmeckt nicht. But with the right people who also enjoy good wine and the right meal, it's a very pleasant thing for me. Aber mit den richtigen Leuten, die auch guten Wein und das richtige Essen dazu genießen, ist es für mich eine sehr angenehme Sache. I can honestly say, ich kann ehrlich sagen, if my enjoying a nice glass of wine will actually stop the advancement of my brothers and sisters in Christ, I would never again touch wine. Wenn ich ein Glas Wein genieße, dadurch aber tatsächlich das Fortschreiten meiner Brüder und Schwestern in Christus aufhalten würde, würde ich nie wieder Wein anrühren. This has to be the attitude every single Christian in the world takes. Das muss die Einstellung jedes einzelnen Christen auf der Welt sein. Look, schau. I don't want to be guilty of causing my brother or sister to be wounded and defeated. Ich möchte nicht schuld sein, dass mein Bruder oder meine Schwester verletzt und besiegt werden. That's a very serious thing. Das ist eine sehr ernste Sache. Paul understood that if he insists on living by his conscience, Paulus verstand, wenn er darauf besteht, nach seinem Gewissen zu leben, it could actually cause harm to his Christian brothers and sisters, and then he would rather never do anything. Könnte er tatsächlich seinen christlichen Brüdern und Schwestern Schaden zufügen, dann würde er sich entscheiden, lieber gar nichts davon zu tun. So guys, we have concluded again another chapter. So Leute, wieder haben wir ein Kapitel abgeschlossen. Please apply it. Bitte wendet es an. Thank you. Ich danke euch. I shall see you guys tomorrow. Ich sehe euch morgen, Leute.